Kapitel 3 Arbeit ist das halbe Leben? Modul 3 Übung 1 Sie haben ein Meeting organisiert und das Programm an eine Kollegin geschickt. Die Kollegin hat Ihnen auf dem Anrufbeantworter notwendige Korrekturen hinterlassen. Hören Sie die folgende Nachricht und korrigieren Sie während des Hörens falsche Informationen oder ergänzen Sie fehlende Informationen. Sie hören den Text einmal. Sehen Sie sich nun die Aufgaben dazu an. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Ja, hallo, hier ist Monika, grüß dich. Du, ich ruf an wegen dem dreitägigen Meeting nächste Woche. Da habe ich jetzt das Programm von dir bekommen. Super, vielen Dank dafür. Ich habe da noch ein paar Anmerkungen dazu. Ich bin jetzt gerade im Zug unterwegs und würde dir die Änderungen gern telefonisch durchgeben, um das Ganze vom Tisch zu haben. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Also, ich fange einfach mal der Reihe nach an. Also beim ersten Tag und ersten Programmpunkt, da ist ein Tippfehler bei der Telefonnummer von Peter Berghammer. Die Vorwahl ist falsch, die muss 0179 lauten. Dann beim Mittagessen, da sollten wir bei der Restaurantadresse unbedingt dazu schreiben, dass das Restaurant gegenüber der Firma ist. Sonst rufen die am Ende alle noch an und fragen, wie man da hinkommt. Und ich frage mich, ob wir nicht vielleicht auch die Telefonnummer vom Restaurant unter Ansprechpartner notieren sollten. Mach das, wie du es für richtig hältst. Am Nachmittag finde ich das Programm zu lang, bis 19 Uhr. Das geht auf keinen Fall. Die sind ja zum Teil von weit her angereist. Also anstatt die Armen bis 19 Uhr einzuplanen, würde ich schon um 18 Uhr Schluss machen. Dann haben sie auch noch ein bisschen Zeit für sich. Sollen wir nicht noch den Thomas als Ansprechpartner für die Einschreibung in die Gruppen angeben? Obwohl, ich glaube, wir wollten das absichtlich nicht machen, um zu vermeiden, dass alle jetzt schon bei ihm anrufen, oder? Und sag mal, wo machst du eigentlich mit? Magst du dich auch zum Hochseilpark anmelden? Ich hätte da total Lust drauf. Gut, am Abend dann um 19.30 Uhr stimmt der Treffpunkt nicht. Wir sollten uns auf dem Firmenparkplatz treffen, denn da steht ja dann auch der Bus. Kannst du das bitte auch noch ändern? Und beim Programm vom Freitag fehlt noch die Kontaktperson für Gruppe B. Das ist Frau Hilde Köker mit K, also K-O-E-K-E-R. So, das war's. Ich hoffe, du blickst durch bei den ganzen Korrekturen und schaffst es, alles einzutragen, ohne zu verzweifeln. Ruf mich einfach an, wenn noch irgendwas unklar ist. Ansonsten kann das Programm dann von mir aus raus. Danke dir!